ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Willkommen beim Jubiläumspodcast. Schön, dich wieder zu sehen, lieber Jörg. Hallo. Hallo, Nora. Ich kenne ja Rolf-Dieter Brinkmann als Wanderer in Rom und war erstaunt, dass wir das gehört haben, das, was wir jetzt auch den Hörerinnen und Hörern anvertrauen. Und ich fand es ein irres Stück. Die Wörter sind böse. Ja, Rolf-Dieter Brinkmann als Wanderer in Köln, könnte man sagen. Das auch. Denn ja, das Stück, das von 74 ist, besteht eigentlich darin, dass Brinkmann durch Köln läuft. Also wir hören ihn auch laufen, wir hören diese Schritte und... Also man könnte sagen Schritte auf der einen Seite, Schnitte auf der anderen Seite, weil es cuttet immer wieder in andere Situationen. Also zum Beispiel Gespräche von Brinkmann mit seiner Frau Marleen, aber auch andere Situationen. Und wir bekommen auch da so ein Panorama eines Lebens in dieser Stadt. Und vor allem geht es sehr stark darum, dass wir schon ein paar Jahrzehnte nach dem Krieg sind und nach dem Nationalsozialismus, aber dass das Ganze immer noch sehr präsent ist, dadurch, dass alles verschwiegen wird, was genau, zwischen 33 und 45 passiert mit ist. Mit in diesem Stream of Consciousness Recording, so kommt mir das vor. Und deswegen können die Wörter eigentlich auch nur böse sein. Mhm. Und Brinkmann, ist auch böse, also es ist eine ziemliche Tirade eigentlich. Es ist sehr gewaltvoll, was er dort formuliert. Weil das, was darunter liegt, also dieses Verschweigen, auch eine Gewalt in sich hat. Und so habe ich das auch jetzt wieder gehört. Ich kannte das Stück schon und alle, die es gleich hören werden, werden das sicher auch so erleben, dass es schon ziemlich aggressiv ist. Es ist aggressiv, aber es ist auch so präzise bei manchen Analysen. Also er hat es ja wohl überhaupt nicht geschrieben. Es ist nicht gescriptet. Es ist in dem Moment entstanden. Deshalb eben auch dieser Stream of Talking, of Eindrücke schildern. Mich hat das fasziniert, weil ihm so präzise Aussagen gelingen dabei. Ja. Ich fand den Satz, für das Schreiben braucht es Einsamkeit. Und das Sprechen entsteht durch Situationen. Das macht das Stück eigentlich auch, ne? Ja. Es ist auch ganz ungewöhnlich, das muss man vielleicht dazu sagen, dass damals Tonaufnahmen so on the fly gemacht wurden. Also er hat sich ja vom WDR eigentlich dieses Gerät geben lassen und hat einfach losgelegt. Das war kein Auftragsstück, sondern Eigeninitiative von Brinkmann. Das war seine Art, ein Hörspiel zu schreiben, loszulegen. Das ist heute normal, das machen ganz viele Hörspiel-Leute. Aber damals war das gar nicht die Normalsituation, sondern eigentlich kamst du ins Tonstudio, da gab es ein Skript, es gab SchauspielerInnen, ein Mikrofon, eine Komposition und es wurde aufgenommen. Also es ist wirklich eine ganz andere Art, in der er damals arbeitet und damit ja auch dieses System so ein bisschen befragt. Also er befragt eigentlich zwei Systeme, würde ich sagen. Die Bundesrepublik und dieses Verschweigen des Nationalsozialismus, aber auch das System Radio. Radio und Radio machen. Wirklich toll. Es gibt eine super Situation, aber auch das wäre ja gespoilert, wenn man es jetzt erzählen würde, aber es ist sehr nett, wie er darauf hingewiesen wird, wie er mit dem Material bitte umzugehen hat. Ja, und an anderer Stelle sagt er, ich würde gerne ins Mikrofon sägen und man hat manchmal das Gefühl, er tut es auch, denn so hört es sich zwischendurch an. Ja, aber wie gesagt, es ist recht gewaltvoll. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen, dass doch einiges in der Sprache, die er da wählt, es ist sehr sexualisiert. Es geht ja auch um die Unterdrückung von Sexualität in der Bundesrepublik. Also sehr sexualisiert ist und manchmal auch frauenverachtend. Ich glaube, das hören wir heute auch anders, so im Jahr 23. Ja, und es ist auch eine Frau, die ja spricht und eigentlich ihre eigenen Missbrauchserfahrungen mitteilt. Und dadurch hat das auch etwas... Also ganz, ganz auch zärtlich ist, diese Frau kann sprechen, bekommt ein Sprachfenster hier aufgemacht und verschwindet eben nicht auch in diesem ganzen Nachkriegsmief und dieser oppressiven Stimmung, sondern wird hörbar. Auch eine Band, die ich noch überhaupt nie gehört hatte, die ja wohl selbst in London in der Kneipe sitzend erfahren und erlebt hat, Soft Machine hören wir auch. Ja, also es fängt ganz viel aus der Zeit auch ein natürlich und vielleicht passt dazu noch die Frage, die ich am Ende jetzt an alle Hörenden stelle, bevor wir es hören. Die Frage kommt von Rolf-Dieter Brinkmann selber. Ist die Gegenwart ein Museum der Menschen, die jetzt leben? Ton ab. Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Fechter im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder. viel krüppeliges Grünzeug. Katholisch verseucht. Darin aller Schrecken einer wahnhaften Erziehungssucht gewesen ist, bis in die lächerlichen altphilologischen, philologischen Riten einer sogenannten höheren Bildungsanstalt. Anstalt, bereits diese Bezeichnung disqualifizierte die Ausbildung. Der Schrecken, jeden Montagmorgen in die Schule zu gehen, war allgemein. Die Lehrer haben gestunken und sie haben stinkend den offiziellen Lehrstoff in die Körper der Schüler hineingejaucht. Ich habe dort keinen Abschluss gemacht. Die Erziehung durch Krüppel kann ich bis heute nicht einsehen. Wurde nach Oldenburg auf das Finanzamt geschickt, um zu lernen, mich selbst zu ernähren. Verließ den Job nach einem Vierteljahr, der aus Abhaken von Zahlen bestand und dem Anhören älterer Männer, ihren vergammelten Erlebnissen außerhalb der Arbeitszeit. Eigenheimvisionen, Erbsenpflanzen, tuntenhafte Fotzenerlebnisse. Wohnte kurz bei einem Verwandten in Kloppenburg, der nachmittags das Grauen erzählte, im Nahkampf andere einzelne Leute zu erstechen. Auszeichnungen, mehrere, da er das Weiße im Auge des Feindes gesehen hatte. Nahkampfspangen, eiserne Schwerter mit Eichen oder Eichenlaub, verziert. Er ist am Wahnsinn des Krieges später, nach Ende des Krieges, kaputt gegangen, nachdem der Krieg offiziell vorbei war. Er schaute immer den ganzen Tag aus dem Fenster hinaus auf die Kleinstadtstraße. Weitergezogen in das Emsland und wohnte dann bei einem Volksschullehrer in einer Zwergschule, 500 Meter von der holländischen Grenze entfernt. Versuche, die Schule weiter zu besuchen, aufgegeben. Um 6 Uhr morgens mit dem Fahrrad durch das winterlich starre Moor gefahren, Busfahrten, rumgelungert, Gelegenheitsarbeiten und Lesen. Mit Mädchen rumgetanzt und am Wirtshaustisch einen Finger in die Möse gesteckt, während blöde machender Diskussionen. Theater gespielt, Beckmann in Draußen vor der Tür. Damit über die nachbarlichen Dörfer gezogen. Buchhändlerlehre von 1959 bis 1962 in Essen, Ruhr. Heimleben, kein Geld. Ich lieh mir Schuhe am Samstagabend von anderen, um auszugehen. Ausgewiesen aus dem Heim für Lehrlinge, in dem es jeden Samstagabend Kakao, Dosenfisch, Weißbrot, kalten Salat gab und Tischordnungen, 10 Uhr Licht aus. Lehre eines kaufmännischen Gehilfen mühsam beendet, nach 2,5 Jahren Bücherpackens, in einem lichtlosen Keller. Gar nicht so übel. Viel gelesen, 2,5 Jahre lang. Unterhaltungen mit Putzfrauen, Botengänge durch die Stadt Essen. Und weiter nach Köln. Arbeit in einem Großsortiment nach einem Tag aufgegeben. Arbeit an dem ersten Prosastück in der Grube, größtenteils nachts im Kölner Hauptbahnhof 1962 geschrieben. 1,5 Jahre Buchhandlungsarbeit, endlose Tage. Prüfung für die Pädagogische Hochschule Rheinland in Köln. Von 1963 bis 1967 immatrikuliert, verschlepptes Studium, vom Stipendium gelebt, ohne Abschluss. Ekel vor den formulierten Zielen der Pädagogik, vor dem formulierten Anspruch der Wissenschaftlichkeit und wegen Störens durch Fragen aus den soziologischen und psychologischen Seminaren verwiesen. 1965 das erste Buch. 1970 zuerst mal aufgehört zu veröffentlichen. Ich kann das theoretische, schrappige Formuliergewusel und die kulturellen Wörter nicht mehr ertragen. Ja, Band einspielen! Gelber schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel über mir. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel über mir. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelb schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört. Ein gelb schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört in diesem Augenblick. Ein gelb schmutziger Himmel. Ein gelber schmutziger Himmel. Ein gelber, schmutziger Himmel, ein gelber, schmutziger Himmel, ein mieser, gelber, dreckiger, schmutziger Kölner Himmel, ein mieser Himmel, Ein verdammter Scheißdreck von Himmel. Ein mieser, gelber, schmutziger Kölner, verfluchter, elender Kackhimmel. Ein von Lichtfetzen zerkackter Himmel. Ein mieses Stück von Himmel. Ein Kackhimmel. Ein riesiger Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Augenblick. Ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck. Überall ein Scheißdreck. Ein elender Mistdreckhimmel. Ich lese jetzt ein Gedicht. Kaputter Wasserkran. Kaputter Wasserkran. Viel Arbeit. Anrufen, rumlaufen, ausmessen, selber machen, nachfragen, Gummidichtung besorgen, Gewinde, nachfragen, abstellen, versuchen, Miete bezahlen, wohnen, beim Hausbesitzer nachfragen, Formate, Vergleiche, im Kopf, den Kopf schütteln, reden, ein staubiger Keller, die Farben, noch einmal nachfragen, nach oben gehen, aufgeben, am nächsten Tag wieder, vernickelt, das Tropfen im Zimmer, der Wasserkran läuft weiter, Hanf besorgen, rumlaufen, ausmessen, selber machen, fragen, Gummidichtung besorgen, Gewinde, nachfragen, abstellen, wohnen, Miete bezahlen, kaputter Wasserkran. Schreiben ist etwas völlig anderes als sprechen. Sprechen, dazu gehören Situationen. Beim Schreiben gehört Stille dazu. Und ein langsames Zerlegen von winzigen Augenblicken in die einzelnen Bestandteile. Wenn ich alleine spreche, dann fällt mir meistens nichts ein. Sind andere Leute da? Lasse ich mich gerne anregen. Gerade geht eine Jalousie runter. Ich gehe wieder an dem Fenster vorbei, in das ich hineingucken kann, und hinten hängt eine Geige mit einem Geigenbogen an der Wand. Ringsum, überall vor den Fenstern, Blumentöpfe. Überall kleine viereckige Kästchen. Ein dünnes Geäst bei mir drüber. Wieder ein Auto. Tatsächlich, schreiben an der Schreibmaschine ist etwas völlig anderes als sprechen. Schreiben kann man nur allein. Sprechen macht man mit vielen Leuten. Wahrscheinlich bin ich überhaupt kein Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, was ein Schriftsteller ist. Manchmal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. Weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben habe. Tag 1727, Herr Wels, Zimmer 19. Technische Zeichner oder Zeichnerinnen für den allgemeinen Maschinenbau sowie für Sanitär- und Heizungswesen. Auftrag 1728. Chemielaboranten oder Laborantinnen für verschiedene Unternehmen im Großraum Köln. Auftrag 1728. Lorbeerblatt, geputzte Möhre und Zwiebel hineingeben und das Kalbfleisch darin gar kochen. Gekochtes Fleisch in kleine Würfel schneiden, Brühe abgießen und darin nach Anweisung holländische Soße zubereiten. Fleischwürfel mit den abgetropften Champignons in die Soße geben. Alles Frauenstimmen, alles Frauenstimmen. Hallo?

Na? Na? Na? Na? Think. Licht floss in grellen, glänzenden Schüben lautlos an den Rändern ferner, durchscheinender Räume in der Luft entlang. Blendendes, zerklüftet in kalten, gelben Stürzen stand ein lebendiger Augenblick der Lautlosigkeit im Raum. Dann rötlich geflammtes ringsum. Glühende Lichttropfen wuchsen schweigend zwischen Grauschatten und schuppig schwerelos Gewölktes, das zu flammend erstarrte Luftbrocken wurde, entzündete, starrflüssige Lichtmassen. Helle Räume brachen durch, zu weißen, ausschweifenden Labyrinthen darüber, und die grellen weißen Lichttücher explodierten in luftig grelle Gluträume. Mit leeren Stürzen von schrundig glühendem weit weg füllte sich jetzt die blendende Luftstarre, und farbige Formen Glanz erhoben sich, zogen hoch in die ferneren, weißflüssigen Räume kaltflammende Lichtwände. Zarteres herum. Dünn und saust, zummt, schützelt Bäume und Pflanzen blutgerändert, krauskältig, mit farbig eisigen Hacken an Scharniere und Zement entlang, humpt über Sand, gebüschelt durch geästigtes Leer, von Stacheldraht rostig nah gesäumt. Blühte wieder ferneres Licht hinein, geädert in den wortlosen, farbig blendenden Raum und schubte noch einmal, jetzt darüber, treibende Glutformen hoch. Tage, die einfach so weggehen. Wie ich lebe, ohne Tageszeitung, ohne Fernsehen, wenig Musik, ohne Rundfunk, überhaupt nicht mehr ins Kino gehen. Ich bin aufgestanden und habe geflucht. Alle Geräte waren kaputt, die Schreibmaschine war kaputt, das Tonbandgerät, das mir der WDR geliehen hat, war kaputt. Meist schreibe ich abends oder nachts, weil ich den Tag nicht mehr draußen ertragen kann, der immerzu in dieses kleine Zimmer dringt. Ja, der Krieg geht weiter. Jede Sekunde. Der Krieg geht weiter. Haben Sie das gemerkt? Nächstes Geräusch. 7 Gedichtbände, 2 Erzählungsbände, 1 Roman, 2 Übersetzungen aus dem Amerikanischen, 2 Anthologien, 3 Hörspiele. Das macht 17 größere Arbeiten in 8 Jahren und davon kann ich nicht leben. Marlene, was fällt dir zum Krieg ein? Ein Flimmern vor Augen. Ein sanftes, aber sehr schnelles Flimmern. Kleine Lichtpünktchen, die immer zur Seite weggehen. Mein Kopf zerfällt mir darüber, ich weiß das nicht mehr. Ich hockte auf dem Lehmweg und weinte und hatte die Siedlungshäuser vor Augen. Ich weiß, dass bei uns an der Straße Kinder mit Handgranaten gespielt haben und die sind explodiert und ich habe dann auch die Wunden gesehen. Weißer, kalter Mond über den Dächern. Schatten, große, schwarze, ölige Schatten. Leere Straßen, die phantomhaften Sonntage. Ein kalter, weißer Mond, der in diesen Atem gefriert. Am Fenster, in den Straßen. In den Straßen die Phantomen, Leute. In den Straßen, überall diese Medienköpfe. Das waren an sich nicht Wunden, sondern so auseinandergebreite, so zermatschte Hautstellen. Krieg. Ich erinnere mich nicht an den Keller. Guck mal da, der Eisbaum da. Das muss überschlagen, über die rote Linie drüber. Ist es. Phantomlandschaften der Wörter im Kopf. Schreckliche Vergangenheit, überall aus Fratzen und Wänden. Auf meinem Hintern wurde mal abends, als ich nicht schlafen wollte, ein Kochlöffel kaputt gehauen. Und das wurde dann später als Anekdote dann wieder erzählt. Marlene, sag ein Wort. Scheiße. Sag ein anderes Wort. Traurigkeit. Sag ein anderes Wort. Stücke. Der Wagenverkehr erinnert mich immer an Krieg. An endlose kriegerische Wagenkolonnen, die irgendwo hinziehen, zerstören, ausnutzen, kaputt machen, Geld verdienen, sich zerstören, wieder zurückfahren. Ein Schwachsinn. Ein Schwachsinn an Geräuschen, ein Schwachsinn an Tätigkeiten. Alles ist doch da. Warum diese Hast? Wohin wollen sie denn überall? Ich weiß es nicht. Da eine Polizeistreife. Kleine grüne Männer steigen aus einem Volkswagen heraus, gehen über eine Grasfläche. Jetzt tasten sie einen Menschen ab, von den Beinen, tasten die Hosen ab, zwischen den Beinen. Das Ganze sieht aus wie ein sexueller Vorgang, aber total pervertiert, diese Tastbewegungen. Hinten fährt eine Straßenbahn vorbei in einen Vorort, schleppt wieder Menschen weg. Eigentlich auch eine Falle. Eine riesige Falle, die Stadt. Wenn ich abends ins Bett ging, dann wurde ich ganz angezogen mit Strümpfen, Kleidern, Manteln und Schuhen. Und um die Schuhe wurde noch Zeitungspapier gewickelt, damit ich bei einem Fliegeralarm sofort aufstehen konnte und in den Keller laufen. An den Nachmittagen haben wir Gewehrkugeln auseinandergenommen und das Pulver verbrannt. Was man mir in der Schule beibringen wollte, das habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Ich bin da immer eingeschlafen. Eine Einzelheit. Ich ging an einem kleinen Bach vorbei. Und in diesen kleinen Bach hat eine Betonröhre gemündet. Und aus dieser Betonröhre floss Blut. Ich brauche mir bloß die Gesichter anzugucken, wie sie zocken. Dieses Muskelballett, dieses winzige Muskelballett in den Gesichtern. Tote Fisch. Totenfisch. Die Vergangenheit hakt sich in den winzigsten Augenblicken des alltäglichen Lebens überall fest. Überall zwischen den Menschen, zwischen mir, einem anderen und mir. Überall immer wieder das, was mal gewesen ist. Zu viel Vergangenheit und deswegen zu wenig Gegenwart. Und deswegen wird die Gegenwart immer gesehen als nur ein winziger Augenblick. Aber wenn man diesen winzigen Augenblick nochmal verlängert, kommt überall wieder Vergangenheit hervor. Das ist manchmal ein Grauen. Weil es eine Vergangenheitsform gibt, gibt es auch eine Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Alles üble grammatikalische Konstruktionen. Einmal habe ich ein Gedicht aufgesagt und dann hat mich der Lehrer von der Seite beguckt und hat gesagt, ich hätte einen dicken Hintern. Der Idiot hat gesagt, ob ich da ein Tablett eingebaut hätte. Der hat sich da geile Gedanken über meinen Körper gemacht, während ich ein Gedicht aufgesagt habe. Was machen Sie mit dem Mikro? Was soll das sein? Ein Geräusch. Nicht kaputt machen, das Mikro. Nein. Das ist die Verwaltung. Das kann er ja auch, aber er hat mich dadurch runtergemacht, indem er das negativ gesagt hat. Ja, das war so. Erinner dich an ein gutes Erlebnis. In den Tannen, ja, wir waren draußen, unter freiem Himmel. In den Tannen? Ja, in den Tannen. Wir waren draußen unter freiem Himmel. Und wieder ihren Körper streicheln. Ihre Brüste streicheln. Ihre Titten. Zwischen ihren Titten liegen. Auf ihrem Bauch. An ihrem. Dort langsam. Ganz langsam. Ein kleiner mürrischer Park, den ich durchquere, umstellt von Hochhäusern. Immer ist da das farblose Band der gleichbleibenden Geräusche des Verkehrs. Und ich denke, während ich hier vorbeigehe, sie bemessen die Gegenwart so knapp, dass man sich dauernd immerzu verletzt. Ich habe die Menschen an den Maschinen herumlungern sehen. Es hat gelbe Neonlichtpfützen gegeben. Nackt, das kostet extra. Und Schnitt, der verstümmelte Gehirnfilm. Was ich erfuhr, Schnitt. Das meiste wurde getan aus Angst. Schnitt. The shadow of your smile. Piste über Schenkel und Schuhe. Noch etwas zu meiner Erfahrung mit den Medien. Nämlich, dass für die Arbeit selten Zeit da ist. Und ich meine nicht nur einfach Arbeit, sondern ich meine eine Erfahrung mit Geräten zu machen. Und da wird man überall beschnitten. Durch die Aufnahmezeiten, durch die Fertigstellung. Das heißt, ich habe selten, fast nie Gelegenheit, mit den technischen Geräten Erfahrung zu machen. Einfach zu sagen, aus Zeitgründen, aus einem sogenannten Zeitmangel. Also, da Zeit fehlt, gibt es auch keine Entwicklungsmöglichkeit. Ich meine ganz direkt, wenn jemand etwas ausprobieren will im Studio und nur wenn er seine eigene Stilisierung bereits von der Öffentlichkeit zugestanden bekommen hat, dann darf er seine Stilisierung, die er schon immer macht, einfach weitermachen. Aber dabei kommt wenig raus. Dieser Zeitmangel verhindert Erfahrungen und damit Entwicklungen. Mich widern Stilisierungen an. You never stink, smell, love, see. Alles Wörter, die ich gehört habe. 23 Tage Film, 23 Tage Kino, 24 Tage Fernsehen, eine Tage Zeitung. Schon hast du alles drin. Befummelt. Hatten sie befummelt, die Fee. Haben sie die Schwerbeschädigten befummelt? Alles befummelt. Befummelt. Befummelt euch. Blitzanzünder. Los, sammel die Sterne ein. Die Sterne treten sich alle auf die Füße hier. Die Haustür bitte nach 22 Uhr verschließen. Heute, Sonntag, ohne Verkehrslärm. Sonne, Stille, Schatten auf den Dächern. Und unter diesem Zimmer, hier, in dem ich jetzt auf dieses Tonband aufnehme, liegt eine Tote, die gestern Abend noch Fernsehen gesehen hat und heute Mittag Gulasch und Endivinsalat essen wollte. Sie hat seit Monaten in Angst gelebt vor einem zweiten Schlaganfall und ist jetzt tot. Ein älteres Fräulein, das im geblümten Morgenmantel mit nackten Füßen die Treppe hochgekommen ist und ab und zu telefoniert hat und die in einem chinesischen Restaurant Teller spülte. Die Toten sind viele und es gibt die kalte Bratpfanne der Illusion. Gestern erhielt ich einen Brief, in dem stand: Vor 2 Wochen habe ich mit einer Frau geschlafen, mittendrin musste ich aufstehen und kotzen. Blut in großen Mengen. Danke für deine beiden Karten. Heißt das, dass du immer noch in deiner alten Wohnung wohnst? Oder war es das, was du wolltest? Meine eigene, je mehr meine Frau und mit anhaltendem Widerstand auch ich sie herrichte, wird zum Grab meiner Wünsche und Energien. Jetzt steht nur noch die Renovierung des letzten Zimmers aus, das ist meins. Anschließend kann ich mich hier begraben lassen. Nochmal. Immer wieder Schnitte, Schnitte, Schnitte, immer wieder Schnitte, Schnitte, Schnitte, Schnitte, Schnitte, Schnitt. Noch ein Schnitt. Und noch ein Schnitt. Wieso soll ich nicht das Mikrofon sägen? Ich würde gerne das Mikrofon sägen. Am liebsten höre ich Stille. Und in dieser Stille einzelne Geräusche. Und nach diesen einzelnen Geräuschen kommt Musik. Und die Musik ist Soft Machine. Say I don't deserve all the things I've had. Say ich im Frühjahr 1969 diese Gruppe gehört habe. Es war in einer alten, schäbigen Bingo-Halle nahe der Portobello Road in London. Es war ein schöner Abend. Wir sind kurz nach 12 in der Halle aufgetreten. Drei Leute haben Musik gemacht. Es gab heiße Tomatensuppe. Es war ganz friedlich. Ich denke, dass Frieden tatsächlich der Kiff der Seele ist. Es ist schön. Hören Sie jetzt den Übergang. Als ich in Rom war, habe ich diese Platte oft gehört. Irgendwann bin ich dort wieder angefangen und habe Musik gehört. Sehr wenig und sehr sparsam. Und ich habe dort gesessen, in einem Schaukelstuhl, in einem Liegestuhl und habe durch die Bäume geguckt. Und es war ein gelber Nachmittagshimmel. Ganz sanfte Musik. Ohne Wörter. Alles war da. Ich erinnere mich gerne an die Tomatensuppe zu dieser Musik. Was für ein Aufbruch, was für ein Gefühl, neu anzufangen. Die Hässlichkeit der Wörter, zum Beispiel das Wort Wohnsitz. Wohnen und sitzen. Sitzt man immer, wo man wohnt? Immerzu? Wohnen ist Sitzen? Wohnsitz? Kalter Zugwind durch die Wohnungsritzen. Kein Bad. Die Küche ist nicht beheizbar. Mein kleines Zimmer ist nicht beheizbar. Zwei Ölöfen, ein blauer Flur, ein geborstenes Treppenhaus. Türken, Griechen. Die Türken sehen den ganzen Tag Fernsehen. Die Griechen arbeiten den ganzen Tag. Ein altes Fräulein mit Schlaganfall. Hass, Trinker. Ein kleiner Mann hat unter dem Dach sein ganzes Zimmer voller Weiber aus Illustrierten vollgeklebt. Gegenwart. Ist die Gegen... Ist die Gegenwart ein Museum der Menschen, die jetzt leben? Guck mal die Titten an da. Was ist jetzt los? Ficken ja sowieso. Wegen der Fickerei oder wie? Aber ich ficke das Mikrofon, aber hör auf, jetzt stimmt. Kotelett mit Nuss ist gut. Stimmt. Und sonntags? Geruch von Rosenkohl. Deutscher Sonntag mit Rosenkohl. Gut. Jetzt ist Winter in Köln. Und wir haben alle wieder Husten. Städte, die nur noch rauchende Müllkippen sind. Zärtlichkeit, die Fratzen macht. Auf der Straße. Am Tag. Zu den Geschäftszeiten. Und ich gehe dort vorbei und ich sehe sie an. Diese Gesichter. Diese seltsamen Gesichter. Diese Fratzen. Während sie Geldbeträge in die Kasse bongen. Mitten in diesen Blöcken aus Zement. Und jemand fällt hin und die Gurken zerplatzen und dort liegt ein roter Kürbis, ein grauer Matsch und die Musik fließt darüber, über den Regalen und der Vorsteher kommt und sagt, da ist eine Tote. Und sie setzen die Tote wieder an die Kasse. Und ich gehe vorbei. Und ich denke, die Zärtlichkeit macht heute Fratzen. Starrbäume. Starrbäume vereist. Menschen vereist. Straßen vereist. Lichter vereist. Wörter vereist. Vorgärten, die wie Friedhöfe aussehen. Menschen, die wie Friedhöfe aussehen. Wohnungen, die wie Friedhöfe aussehen. Und immer da ist das Gefühl der Armseligkeit menschlichen Ausdrucks. Zärtlich ist die Nacht. Zärtlich. Zärtlich ist die Nacht. Zärtlich ist die Nacht. Zärtlich ist die Nacht. Schön ist, morgens aufzustehen, gut geschlafen zu haben, kein Wort zu reden, das Licht anzuschauen an nichts zu denken und langsam anzuschreiben. Fangen. Anfangen. Das finde ich sehr schön. Sing doch mal ein obszönes Lied, Marlene. Dichtest du mir eins? Überall die Versteinerungen und immer wieder die Bedrohung, selber zu versteinern. Überall Versteinerungen und Szenen und Situationen, in denen die Bedrohung da ist, starr zu werden. Starr zu werden vor den Ansichten, die an herangetragen werden. Ich erinnere, wie ich Autoreifen aufgestochen habe, wie ich ein Fahrrad in den Aachener Wald geschmissen habe, wie ich jemanden einen auf die Nase gegeben habe. Ich erinnere, wie ich ganz langsam über die Straße gebummelt bin, dann eine Fensterscheibe kaputtgeschlagen habe, wie ich eine volle Bierflasche, leider war sie voll, gegen den Kölner Stadtanzeigerwagen nachts geschmissen habe. Ich erinnere die Gerichtsvollzieher, die hier hereingekommen sind. Ich erinnere mein Herumwanken nachts, weil ich dachte, das sei alles sehr ernst gemeint. Ich erinnere daran, anzurufen. Ich erinnere an Texte. Ich erinnere, wie ich zwischen Bäumen stehe, mich umschaue. Und wie ich eine Gestalt erblicke, die sehr zärtlich und sehr sanft ist. Und wie mich ein, wie mich, wie ich, in welchem Zustand war ich da? Und ich gucke und das hört gar nicht auf. Und es erstaunt mich so. Und ich denke, wie sanft die Körper sind. Sanfte Körper. Sanfte Maschinen. Softmaschinen. Sanfte Maschinen. Und das ist schön. Und ich gucke weiterhin und ich freue mich sehr. Die Situationen wechseln überhaupt nicht mehr. Manchmal denke ich, es gibt überhaupt keine Situationen mehr. Die Situationen zerfallen immer ganz schnell. Und dann tritt überall Stille ein. Man schaut sich an und wundert sich eigentlich. Und dann fängt das Verwundern an, dass man dort sitzt, wo man gerade sitzt und sich anschaut. Und man schaut sich an und beguckt den Lidstrich, den Mund, die Augen. Aber eigentlich sind das sehr starre Situationen. Sie versteinern dann. Dies ist eine matschige kleine Allee, die ich jetzt entlang gehe. Eine gleichmäßige Reihe von Lichtern. Ein stillstehender Entenkanal. schwarzes Baumgeäst mit wenig Blättern drin. Manchmal in der Stille werde ich mir der allgemeinen Atemlosigkeit bewusst. Viel zu hastig spricht. Man wacht gar nicht mehr auszuatmen oder richtig einzuatmen. Aber bald sind die überall dabei, das so einzuengen, dass man überhaupt nicht mehr atmen kann. Zock, geht ein Licht aus. Ja, Lichter spiegeln sich im Wasser, Fensterlichter, Neonlichter. Das Geräusch eines kleinen Nödelwagens entfernt sich. Ich schaue in ein Zimmer hinein, wo Bücher gestapelt sind an den Wänden, Reihe um Reihe. Mir kommt das vollkommen unsinnig vor. Was ist denn in den Büchern drin? Doch nur Wörter. Kein Wort stimmt doch mit dem überein, was tatsächlich passiert. Und was passiert tatsächlich? Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich jetzt in diesem Augenblick? Rolf, wie fühlst du dich jetzt und was tust du jetzt hier, während du hier sitzt und das Tonband läuft? Angeschaltet. Ich würde jetzt gerne hinübergehen und mit dir ficken. Ausgeschaltet. Ein anderer Tag in Köln ist wieder angeschaltet. Ein grauer, lichtloser Tag. Ein diffuses Licht. Mehr eine Abwesenheit von Licht. Eine bleiche, farblose Helligkeit über den Dächern. Ich schaue hinaus und da ist immer wieder dieses bleiche, diffuse Licht überall. Was für ein Horror. Was für ein Schrecken. Was für eine Kälte im Gehirn. Na, jetzt zerfällt hier ja wieder alles. Oder zerfall ich jetzt? Alles ist weiß, schön für mich. Hallo! Alles kontrolliert! Jeder kontrolliert jeden! Das ist doch nur noch Schwachsinn! Was wollt ihr denn alle? Ist doch alles schon da! Ihr blöden Narren! Ihr kleinen Wichtelmännchen! Ihr alten Polizisten! Warum seid ihr denn alle Polizisten? Die Wörter sind böse. Kölner Autorenalltag 1973. Sie hörten eine autobiografische Dokumentation von Rolf-Dieter Brinkmann. Regie Hein Brühl, Assistenz Burkhard Axe.